Menschen und sie schreien. Doch niemand kann sie hören, Verzweiflung der Gefangenheit. In meinem Keller ist der Tod ihnen ganz nah. Zieh die Maske ins Gesicht und werde zu ihrem Henker. In meinem Keller hängen Menschen und sie schreien. Doch niemand kann sie hören, Verzweiflung der Gefangenheit. In meinem Keller ist der Tod ihnen ganz nah. Zieh die Maske ins Gesicht und werde zu ihrem Henker. Wenn sich die Menschen in Angst fürchten, bin ich nicht mehr weit entfernt. In der Dunkelheit versteckt, dort warte ich auf diesen Moment. Ist die Chance endlich gegeben, komm ich aus dem Schatten hervorgetreten. Ein Mann ohne Gesicht, der keinen richtigen Namen trägt. Viele der Menschen, die dachten, sie könnten in Ruhe ihr Leben genießen, finden den Schrecken in Form eines Wesens, was sie nicht verstehen können. Ich habe nicht viel zu verlieren, außer Verlust meiner menschlichen Gestalt. Ein Verlangen, das mich an den Rand des Wahnsinns herantreiben will. Der blutige Drang der Vernichtung, der mich immer weiter gefangen versucht zu nehmen, wird von mir einfach in düstere Energie umgebattelt. Ich wandel auf Wege, die sie nicht verstehen, und werde den Menschen ein Stück davon geben. Das Leben ist kostbar, ich lass es mir schmecken. Wenn Menschen verrecken, dann ist es der Lauf dieser Dinge, die sowieso eintreten werden. Früher oder später sind wir alle verdammt zu versterben. Und ich werde den Kreislauf vollenden. Mit meinen Händen erschaffe ich etwas, das aus dieser Angst dieser Menschen entsteht. Denn wenn es ein Weg gibt, die Menschen zu einen, dann ist es der Weg, dass sie einen gemeinsamen Feind begegnen, um sich dann zusammenzuschließen. All die Vorurteile verschwinden und aus der Angst wird neue Stärke entstehen. Du erntest, was du siehst, und meine Felder sind groß. Ich hab die Vision, dass der Tod im tiefsten Winkel des Hauses dazu führt, eine bessere Welt zu erschaffen. In meinem Keller hängen Menschen und sie schreien. Doch niemand kann sie hören, Verzweiflung der Gefangenheit. In meinem Keller ist der Tod ihnen ganz nah. Zieh die Maske ins Gesicht und werde zu ihrem Henker. In meinem Keller hängen Menschen und sie schreien. Doch niemand kann sie hören, Verzweiflung der Gefangenheit. In meinem Keller ist der Tod ihnen ganz nah. Zieh die Maske ins Gesicht und werde zu ihrem Henker.